Online. Online! Online ist Leben, vergiss das Real Life. Vergiss das ganze materielle, nervige Zeug. Im Leben gehe online! Eine Prinzessin. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, bin ich Gangster und bei GTA Online und rauf irgendwelche Leute aus oder poliere sie mit der Faust wie Bud Spencer voll auf die Fresse. Heute bin ich ein Taxifahrer in einem fliegenden DeLorean. Online! Real Life ist doch scheiße, immer dieses lästige materielle Zeug. Online ist Leben, wo sonst kannst du alles sein mit lauter Musik und mega Spaß. Sowas gibt es nur online, online! Online, online, online. Online! Gaming ist kein Hobby, es ist Leben, es ist Spaß. Es ist Gemeinschaft mit mega viel Spaß und lauter Musik. Online! Ich kann überall hin. Livestream, Musik produzieren und bei Vans ausstrahlen. Und das auch noch werbefrei. Das gibt es nur online bei Roleplayers. Online! Online! Online! Am nächsten Tag ist RP, Rufus, Rennfahrer und die Bullen, die sind zu langsam. Geschwindigkeitsrausch, Vollgas, volle Pulle und es gibt keine Strafe. Und Gaming ist Leben. Man braucht nur einen vernünftigen DSL oder Glasfaseranschluss. Online. Portfreigabe selbstverständlich, um eigene Server zu betreiben. Und dann hat jeder Spaß. Online. Erstmal Musik machen. Dann ab ins Game. Online. Game. Online. Stream. Roleplayers. Und nehmen. Wenn du nicht online bist, den ganzen Tag auf dem Sofa rumliegen und einmal im Jahr für 2 Wochen verreisen, das Geld also verschwenden, um das Rest des Jahres wieder Langeweile zu haben. Mein Auto hat einen Raketenantrieb, Beschleunigung in einer Sekunde auf 600 km/h. Das geht nur online. Im Real Life würdest du Internetsitz zerdrückt werden und bist tot. Online Gaming ist Leben.